Bald nach meiner Ankunft wurde ich vor Herrn Robert Nicholson geführt und der Französin gegenübergestellt. Der Anblick ihres Gesichts, auf dem sich ein abscheulicher Triumph spiegelte, war mir so unangenehm, dass ich den Kopf abwendete und sie während der ganzen Zeit über nicht weiter ansah. Aber ich lauschte mit beinahe atemloser Aufmerksamkeit auf ihre Aussage und war entsetzt über die Geschicklichkeit, mit welcher sie Wahrheit und Dichtung verwebte, um daraus eine Anklage gegen meine Herrin und mich zu schmieden. Nachdem sie die unerwartete Ankunft des Herrn James Smith in Darrock Hall geschildert, gestand die Zeugin, Josephine Durand, dass sie an der Tür des Musikzimmers gehorcht und gehört habe, was man darin mit lauter Stimme gesprochen. Sie gab nun den letzten Teil des Wortwechsels zwischen den Eheleuten ziemlich getreu wieder und erzählte dann weiter, dass sie nach diesen Vorgängen gefürchtet, es könnte etwas Schlimmes passieren und deshalb wachend in ihrer Stube sitzen geblieben sei, die in demselben Stockwerke mit den Zimmern ihrer Herrin lag. Zwischen 2 und 3 Uhr morgens hätte sie leise die Tür der letzten öffnen hören und Frau Smith, die in der Hand eine kleine Lampe trug, heraustreten sehen. Unbemerkt wäre sie ihr den Korridor entlang und die Treppe hinab in die Halle gefolgt, wo sie sich in der Portiersloge versteckt und von da aus gesehen habe, wie die Lady nach dem roten Zimmer gegangen sei, einen Dolch in einer grünen Scheide in der Hand haltend. Sie hätte sie dann immer unbemerkt weiter begleitet und wahrgenommen, wie diese leise die Tür des roten Zimmers geöffnet habe und eingetreten sei, nachdem die lange hörbaren Atemzüge des Herrn Smith sie überzeugt, dass er schlafe. Sie selbst, Josephine, wäre dann in ein Nebenzimmer geschlüpft und hätte dort eine und eine Viertelstunde auf die Rückkehr der Lady gewartet, bis diese endlich wieder mit dem Dolch in der Hand herausgekommen und nun nach meinem Zimmer gegangen sei. Sie hatte, wie sie vorgab, das Klopfen an meine Tür und darauf meine Antwort gehört, hatte das Versteck in der Portiersloge wieder eingenommen und von da aus beobachtet, wie wir beide, meine Herrin und ich, in das rote Zimmer eintraten, dessen Tür wir hinter uns verschlossen. In der Furcht, entdeckt und selbst ermordet zu werden, hätte sie, die Zeugin, nun nicht weiter gewagt zu lauschen, sondern sich in ihr Zimmer zurückgeschlichen, wo sie bis zum Morgen geblieben wäre. Nachdem die Französin die Wahrheit dieser Aussage durch einen Eid bekräftigt, sprach sie ihre Überzeugung aus, dass Herr James Smith von seiner Frau ermordet und dass ich ihr Mitschuldiger sei. Befragt, ob sie einen Grund zu dieser entsetzlichen Tat wisse, gab sie an, dass Herr Meek der Liebhaber ihrer Herrin gewesen sei, dass Herr Smith ihm das Haus verboten, ihn desungeachtet, aber bei seiner Rückkehr allein bei seiner Frau gefunden habe. Auch hier mischte sie geschickt ein Körnchen Wahrheit unter die Lüge. Sie erwähnte unter anderem den Besuch meiner Herrin im Pfarrhause, und ich musste selbst zugestehen, dass ihre Angaben dadurch an Wahrscheinlichkeit gewannen. Ich wurde in der üblichen Weise verhört und gefragt, ob ich etwas zur Berichtigung der gegen mich erhobenen Beschuldigungen zu sagen habe. Ich antwortete, dass ich unschuldig wäre, dass ich mich aber nicht verteidigen würde, bis ich einen Advokaten zum Beistand hätte. Damit war das erste Verhör vorüber, und man brachte mich aufs Neue in Gewahrsam. 3 Tage später wurde Frau Smith in ähnlicher Weise vernommen. Ich durfte zwar nicht mit ihr in Verbindung treten, aber ich erfuhr, dass der Londoner Advokat zu ihrem Beistande herbeigeeilt sei. Gegen Abend besuchte der Anwalt auch mich. Ich fragte ihn nach dem Befinden der Lady. Er schüttelte besorgt den Kopf. »Ich fürchte«, sagte er, »dass die schreckliche Lage, in die jenes nichtswürdige Weib sie versetzt, ernste und verderbliche Folgen gebracht. Sie war durch die vorhergegangene Aufregung bereits sehr geschwächt, und der letzte Schlag, so schonend Herr Nicholson auch verfuhr, scheint ihre Kraft vollends gebrochen zu haben. Ihr Verhalten im heutigen Verhör war ein ganz eigentümliches. Sie beantwortete alle an sie gestellten Fragen bestimmt und klar, aber beinahe mechanisch. Gesicht, Ton, Sprache und Manieren blieben vollkommen unverändert von Anfang des Verhörs bis zum Ende. Mit einem Worte, sie zeigte nicht eine Spur von Gefühl oder Bewegung. Es ist schlimm, William, wenn Frauen in solchen Lagen der Trost der Tränen versagt ist. Und ihre Herrin hat keine Tränen vergossen, seit sie Darrock Hall verließ. Aber wenn meine Aussagen nicht genügten, Josephine Durand der Lüge zu bezichtigen, so werden doch die Angaben meiner Herrin das Gewebe von Falschheit und Verleumdung zerrissen haben, sagte ich. Das könnte nur durch den Beweis geschehen, dass Herr Smith nicht ermordet ist, sondern lebt, entgegnete der Anwalt. Offen gesprochen, ich glaube, dass der Richter moralisch ebenso wie wir überzeugt ist, dass die Französin einen falschen Eid geschworen hat. Moralisch ist er auch überzeugt, dass die Lady die Wahrheit spricht, wenn sie sagt, dass die Worte, die sie unglücklicherweise brauchte, »Tun Sie, was Herr Smith wünscht, es ist jedenfalls der letzte Befehl, den er Ihnen zu geben hat«, nur ihre Absicht andeuteten, am andern Morgen mit ihnen nach London zu reisen, um sich unter meinen Schutz zu stellen. Herr Nicholson weiß das und glaubt es. Und ich, der ich ein wenig besser unterrichtet bin als er, ich behaupte sogar, dass Herr James Smith sich in der Stille der Nacht davonmachte, weil er eine Anklage auf Bigamie fürchtete. Kann ich ihn aber nicht finden, kann ich nicht beweisen, dass er lebt, lassen sich vor allen Dingen die Blutflecke im Nachtkamisol nicht erklären, so bleiben die heftigen Worte der Lady, die unangenehmen Szenen, die schon früher zwischen den Eheleuten vorkamen, der verbotene Verkehr mit Herrn Meek, also ebenso viele Beweise gegen sie stehen, und der Richter kann dann nichts tun, als sie beide festzuhalten und die Sache ihren Gang gehen zu lassen.« »Glauben Sie wirklich, Herr, dass er zögern könnte, sich selbst zu melden, wenn er erfährt, unter welche furchtbare Anklage sein Verschwinden die Lady gebracht hat?« fragte ich. »Ich weiß wohl, dass er ein herzloser Mensch ist, aber...« »Ich will nicht voraussetzen, dass er dazu Schurke genug wäre, wenn ihn die Sache nicht selbst in Gefahr brächte,« entgegnete der Anwalt. »Aber bedenken Sie, dass er fürchten muss, wegen Bigamie zur Untersuchung gezogen zu werden, sobald man seiner habhaft wird.« Ich hatte diesen Umstand einen Moment außer Acht gelassen, und das Herz sank mir nun gewaltig, als der Advokat mich daran erinnerte. Ich wusste nichts mehr zu sagen. »Die Sache sieht sehr ernst aus«, fuhr der Anwalt fort. »Es ist ein Vergehen gegen die Gesetze des Landes, diesem Manne einen Kompromiss anzubieten. Da wir einmal um die Sache wissen, so ist es unsere Pflicht, als gute Staatsbürger alles zu tun, um ihn zur Bestrafung zu bringen. Ich sage Ihnen offen, dass ich, wenn ich Ihre Lady nicht als Verwandter und Freund ebenso gut wie als Anwalt zur Seite stünde, mich zweimal besinnen würde, ehe ich das Risiko unternehme, das ich jetzt zu Ihrem Besten zu unternehmen gedenke. Ich will also, damit ich es kurz sage, Maßregeln ergreifen, um Herrn James Smith zu versichern, dass wir ihn um der Ursache seiner Flucht willen nicht zur Rechenschaft ziehen wollen. Vielleicht vertraut er sich uns an, vorausgesetzt, dass wir ihn auffinden. Die Nachsuchungen in der Nachbarschaft sind ganz vergeblich gewesen. Ich habe heute Privatinstruktionen an Herrn Dark gesandt und zugleich ein sehr vorsichtig gehaltenes Inserat für die Zeitungen, das nur Herr Smith selbst verstehen kann. Sie dürfen sich überhaupt darauf verlassen, dass jedes mögliche Mittel, ihn aufzufinden, versucht werden wird. Zugleich habe ich auch noch eine wichtige Frage in Bezug auf die Französin an Sie zu richten. Ich vermute fast, dass sie mehr weiß, als wir glauben. Ja, dass sie das Geheimnis der zweiten Ehe erlauscht hat und es, sobald es ihr gut dünkt, gegen uns gebrauchen wird. Indessen, das wird sich finden. Jetzt sagen Sie mir nur, welches Motiv die Unglückliche zu dieser entsetzlichen Anklage haben könnte. Ich erzählte ihm von jenem Vorfall und dem Benehmen Josephines, als sie mir ihre von dem Schlage gerötete Wange gezeigt hatte. »Das wäre allerdings ein Grund zur Rache für eine Natur wie die ihrige«, sagte er. »Aber ist das alles? Mischt sich nicht vielleicht noch ein anderes Interesse in das der Rache? Könnte nicht zum Beispiel Eigennutz ins Spiel kommen? Denken Sie nach, William, vielleicht besinnen Sie sich auf etwas, das uns auf die Spur Ihrer Motive bringt.« Jetzt kam mir der Verlust an Taschentüchern und Schmuckgegenständen wieder ins Gedächtnis, über den sich meine Herrin beklagt, den aber Ereignisse wichtigerer Art aus meinem Gedächtnis verdrängt hatten. Ich erzählte dem Anwalt von dem Vorfalle. »Beargwöhnte Ihre Herrin die Kammerfrau, oder befragte sie dieselbe?« forschte er eifrig. »Nein, Herr«, entgegnete ich. Ehe sie noch ein Wort sagen konnte, fragte Josephine ziemlich unverschämt, wen sie in Verdacht habe und erbot sich, ihre Sachen durchsuchen zu lassen. Das Anwaltsgesicht wurde dunkelrot. Er sprang von seinem Stuhle auf und gab mir einen Schlag auf die Schulter, dass ich glaubte, er sei wahnsinnig geworden. »Beim Jupiter, William«, rief er, »jetzt haben wir den Satan bei den Hörnern.« Ich sah ihn erstaunt an. »Nun, Mann, sehen Sie nicht, um was es sich handelt?« fuhr er fort. »Josephine ist der Dieb, ich bin dieser Tatsache gewiss. Die Französin hat recht gut gewusst, dass es für den Schuldigen der größte Vorteil ist, sich selbst zum Ankläger gegen den Beschädigten zu machen. Dies schlaue Verfahren hat ihre Herrin und sie gehindert, etwas Weiteres in der Sache zu tun, und hat Josephine selbst in die günstige Stellung einer unverdächtigen Zeugin gebracht, während sie auf diese Weise zugleich Zeit gewann, das Gestohlene zu verbergen oder wegzubringen. Guten Abend, William, lassen Sie den Mut nicht sinken. Es soll meine Schuld nicht sein, wenn wir die Französin nicht bald auf dem Platze sehen, der ihr gebührt, nämlich auf der Bank der Angeklagten.« Damit ging er, und ich hörte nichts weiter von ihm bis zu dem Tage, wo ein neues Verhör stattfand. Bei dieser Gelegenheit sah ich auch zum ersten Male seit jenem unglücklichen Abend meine Herrin, und ich gestehe, dass ich über ihren Anblick erschrak. Ihr Gesicht war so bleich und mager geworden, dass sie aussah wie eine alte Frau. Auch die stumpfe Resignation des Ausdrucks war besorgniserregend. Nur als sie mich erblickte, gewann ihr Auge einen Moment Leben. »Ich bin sehr, sehr betrübt, um ihretwillen, William«, flüsterte sie, aber einen Moment später hatte ihr Gesicht den früheren, gleichgültigen Ausdruck wieder angenommen. Mit vorgeneigtem Kopf saß sie beinahe wie geistesabwesend da und sah so hoffnungslos, so ganz verändert aus, dass ihre ältesten Freunde sie kaum erkannt hätten. Das Verhör, das wir an diesem Tage bestanden, war eine reine Form, denn es ergab weder einen neuen Beweis für noch gegen uns, und schließlich wurden wir in unsere Gefängnisse zurückgeführt.